Ja, willkommen beim zweiten Podcast von einehandvoll.de. Wir begrüßen unsere neuen Hörer, weil wir haben ja eigentlich nur neue Hörer nach unseren Statistiken. Und wahrscheinlich wird es bei der nächsten Episode dann auch so sein, aber wir wollen ja nicht vorgreifen. Ja, hallo Nipi. Ja, hallo Matze. Ja, schönen guten Tag. Ja, war beim letzten Mal richtig lustig gewesen, aber auch arschkalt. Deswegen haben wir uns mal entschlossen, diesmal die ganze Sache in einem Raum zu machen. In einem gut geheizten Raum. Und ja, ich hoffe mal, du hast dir diesmal Gedanken gemacht. Nö, genauso viel wie letztes Mal. Okay, alles klar. Also könnten wir das Ding auch an der Stelle jetzt abbrechen. Obwohl, nö, eigentlich nicht. Hast du schon gesehen, dass ich eine neue Frisur habe? Nippi. Meinst du hinten einen komischen Pseudo-Punker-Schwanz? Ja, ich bin ja eh ein Faker, also von daher. Das ist so ein Fake-Ponytail. Ja. Da die Frau den Podcast bestimmt nicht hört, die ich letztens auf der Party gesehen habe, ich fand ich ziemlich krass, die hatte einen Fake-Pferdeschwanz. Echt so ein wie hieß denn Ein das? Haarteil. Ja, ein Haarteil, gibt es aber nochmal ein Fremdwort für. Ach Gott. Und ich meine, ist ja okay, bloß man sollte vielleicht nicht die falsche Farbe nehmen. Also der war jetzt nicht blond oder so, aber der war halt irgendwie, ihre Haare waren halt irgendwie dunkelbraun und der war halt irgendwie so ein bisschen hellrotbräunlicher. Und man hat es halt gesehen, am Abend hat man es vielleicht nicht mehr gesehen, aber dann hat man es gesehen. Nee, das sind meine echten Haare, Libby. Also, da Ja, brauchst du mal okay, bei keine der Gedanken Länge wird machen. es auch schwierig mit Haarteil, oder? Kannst ja Nein. aufsprühen so. Genau, da gibt es doch diese Sprühfarbe, habe ich letztens mal Meinst du gesehen. Sprühhaare oder Sprühfarbe? Nee, so Sprühfarbe. Also, gibt's auf diesen komischen Home-Shopping-Teilen gab es halt so irgendwie so ein komisches, seltsames Spray. Da waren dann halt so Typen so mit so Halbglatze und denen haben sie dann das Zeug so auf den Kopf gesprüht und bumm, auf einmal hatten sie volle Haar. Also, sah zumindest von Weitem so aus. Also es war halt so, ich frage mich bloß, wann sie den Lack wieder runtergekriegt haben. Also war bestimmt ganz schön eklig gewesen. Aber Gott sei Dank brauche ich das ja noch nicht. Ja. Na, Ja, mal das ist sehen. übrigens echt ein Problem, habe ich so mitbekommen, für viele Männer, so für uns, wenn man die Haare verliert. Aber ich würde mir den einfach kurz machen. Who cares? Ja, ich finde, also eine Kurzhaarfrisur, es hat auch was. Also es ist pflegeleicht. Also ein Kumpel meinte letztens so: Oh, das war total toll. Er hat aus Versehen sich die Haare geschnitten. Also aus Versehen so kurz geschnitten. Und Wieso schneidet ja. man sich denn aus Versehen die Haare Naja, zurück? er hatte irgendwie erst angesetzt, so ganz normal, so auf eine ganz normale, vernünftige Länge. Und hat er das Ding beiseite gelegt, den Rasierapparat dann. Und hat ihn wieder aufgenommen. Aber dadurch, dass er es abgelegt hat, hat sich die Schnittlänge verändert. Und dann hat er halt einen halben Kopf dann komplett kahl rasiert gehabt und die andere Hälfte sah halt so ganz normal aus. Und da hat er sich gedacht, so, na gut, dann mache ich es halt ganz ab. Ja, und dann hat er es halt ganz abgemacht. Und er meint dann so, oh, das ist total toll, wenn man dann so irgendwie sich die Haare wäscht, da braucht man muss immer mit der Hand drüber gehen und bumm, ist es trocken. Also finde ich auch. Also es ist vollkommen in Ordnung. Finde ich gut. Und außerdem braucht meine Haarpracht jetzt mindestens ein Jahr, bis sie wieder auf eine vernünftige Länge gekommen ist. Also Was bis ist zu deinem. vernünftige Länge? 10 cm? Eine fünfte Länge ist sowas wie du hast. Also. Ja, so 5, 6 Zentimeter. Okay. Also brauche ich schon ein Jahr für. Naja, wir kommen alle in das Alter. Du auch nochmal, Nipi. Ja, ich glaube, da wird jetzt nicht mehr so viele passieren. Die Naja. Ecken werden lichter und dann hat sich. Das Denkerknie. Genau. Ja, Nipi, was hast du gemacht die letzte Woche? Erzähl mal. Hast du was Neues für mich? Ja, wenn ich mich nachher mal ransetze, kommt vielleicht sogar mal die Kolumne. Das ist sehr gut. Da gibt es auch ein tolles Body-Mod-Thema, habe ich gestern gefunden. So. Ein Bodymod-Thema. Ja, how to turn your pee blue. Irgend so ein Typ, Okay. wie man halt sein Urin blau färben kann, ist vielleicht nicht zu empfehlen für zu Hause. So sinnlose Sachen, die man machen kann. Irgendwie kann man da so ein. Also, es ist irgend so ein Pulver für Fische. Und das hat der Typ dann gegessen und das reagiert dann halt mit dem Urin und dann wird der blau. Super. Also nicht zu Hause ausprobieren, Kinder. Also kurz vor der Musterung vielleicht nochmal oder so. Ja. Da kommt es bestimmt ganz gut. How to turn your pee blue. Sehr gut. Denn sehr schön kann ich empfehlen, The Corporation habe ich gestern gesehen, ist so eine Dokumentation, eine kanadische Dokumentation, die kann man auch umsonst runterladen. Link kommt ja, packen wir den einfach rein. Ja. Da geht es um Firmen, So in dem Sinne, wie zum Beispiel, welche Macht Firmen heutzutage haben. Und es geht halt so um Sweatshops, also wenn halt Walmart oder Nike, die halt irgendwie einen Schuh oder der tolle FIFA-Fußball, der für, weiß ich nicht, für 10 Cent in Südostasien gefertigt wird und hier für 120 Dollar verkauft wird. Und so eine Sachen. Und wie, also in der, in dem Film wird so, also eine Firma oder eine Corporation ist ja eine legale, nee, wie heißt es gleich, eine juristische Person. Aber wenn man die halt mal mit einer wirklichen Person vergleicht, kommt halt der Autor zu dem, na, zu dem Schluss, dass die juristische Person Firma eigentlich ein totaler Psychopath ist, weil er halt keinerlei Moral hat. Also der hat ja, also die Firma hat ja eigentlich, der einzige Sinn einer Firma ist Gewinnmaximierung. Und viele Sachen laufen halt einfach darauf hinaus, dass es einfach so eine Kosten-Nutzen-Analyse ist. Von wegen, wenn das Auto, wenn du halt einen Designfehler im Auto hast, das ist halt so ein Beispiel von Chrysler oder von Ford in der Reportage, dass der Benzintank beim Modell zu dicht am hinten am Bumper, also an der Stoßstange war. Und da wurde halt genau ausgerechnet, okay, wenn wir jetzt alle zurückrufen, würde uns das so und so viel kosten. Da aber nur ein gewisser Prozentsatz, also zu einem gewissen Prozentsatz, da Probleme auftreten würden, zahlen wir den Leuten lieber so und so viel Geld. Und in der Kosten-Nutzen-Analyse war es halt billiger, die Sache einfach so zu lassen. Okay. Und so eine Sachen Krass. halt. Oder es geht halt um so ein Wachstumshormon, das ist halt in Europa und in Kanada verboten, aber in USA haben halt die Firmen ein bisschen Lobbying betrieben und dadurch ist es halt da erlaubt und so weiter. Ist jetzt aber nicht von einem großen Fernsehsender die Dokumentation, oder? Nee, es ist von so einem Privatmann. Also der Okay. lief halt auch auf vielen Filmfestivals und ist jetzt auch für den Dokumentar-Oscar vorgeschlagen worden Cool. oder nominiert. Und so ist sehr zu empfehlen. Und ist auch nicht so, was mir halt aufgefallen ist, ich habe in letzter Zeit öfter Reportagen gesehen, zum Beispiel diese Hacking Democracy, da geht es um Wahlmaschinen, um diese Diebold Corporation, die stellen halt diese Wahlmaschinen. Es gibt ja Nadep, ist auch so ein Hersteller von Wahlmaschinen. Die wurden jetzt zur Wahl des Oberbürgermeisters eingesetzt in Cottbus. Ah, Und in da gab Cottbus, es das habe ich auch einen, gelesen, genau, und ja. da gab es so. Der CCC hat sie halt darüber berichtet auf den Blogs und so weiter. Und in der Reportage geht es halt auch so um, wie die eingesetzt werden und wie die hergestellt werden. Und dass halt zum Beispiel der Source Code von denen ein Betriebsgeheimnis ist und nicht mal die Leute, die so, also nicht mal die Regierung darf sozusagen in den Quelltext von den Wahlmaschinen Einblick nehmen und so weiter. Und es ist halt schon ziemlich krass. Was mich aber stört an diesen amerikanischen Reportagen ist halt irgendwie, dass es halt immer so eine Betroffenheitsreportagen sind. Die laufen halt immer, also was halt ein beliebtes Mittel zurzeit ist, ist halt irgendwie, dass irgendwelche Mütter sind. So beim Irakkrieg kommt es immer ganz gut, dass wenn dann Mütter, die halt Leute verloren, also die ihre Söhne verloren haben, und dann wird er immer sehr auf diese Betroffenheitsschiene so gefahren. Und das, ich meine, die Reportagen sind schon interessant, aber manchmal nervt es halt auch so. Die sind, es geht auch immer sehr populistisch so in die Richtung, so, wie heißt er nochmal gleich hier, Michael Moore. Michael Moore. Ich meine, Ja. die Sachen sind interessant, viele Sachen, die man erfährt, sind nicht neu, aber einfach mal so eine Sachen zusammenzufassen und ist halt ganz interessant. Aber was halt nervt, sind manchmal halt diese Betroffenheitsdinger, so, wir fahren jetzt mal zu der Firma und stellen die mal zur Rede. Es ist halt so ein bisschen so RTL 2 Tough, aber wie tough ist ProSieben, egal. Ja, So. blitzaktuell, exklusiv Genau, Journal. mit wir gehen mal hin und stellen die Leute zur Rede und es ist halt dann doch immer ein bisschen albern so. Habe ich auch ein gutes Beispiel für. Da habe ich letztens in einem Blog gefunden, so eine BBC-Dokumentation über die Fußball-WM. Von der. Habe ich gelesen, Ja. kann man die sehen? Sollte man sehen, Also weil ich meine, ich. kann man die online sehen? Dann können Ja, wir die auch verlinken. die können wir auch verlinken, genau. Ist bei Google Video. Und ist eigentlich auch wirklich gut gemacht. Also, die haben dann halt auch so mit versteckten Kameras und so, die so in der Hooligan-Szene so ein bisschen recherchiert und so. Und. Konzentrieren sich halt sehr auf englische Fans. Aber was ich dann wirklich dann nervtötend fand, was du dann halt mit diesem populistischen Kram bei amerikanischen Dokumentationen blöd findest. Fand ich halt, die Engländer sind da irgendwie dann, ich glaube, die können uns immer noch nicht den Zweiten Weltkrieg verzeihen. Also, die haben dann selbst Hooligan-Randale mit dem Zweiten Weltkrieg zusammengefügt. Also, ist für mich vollkommen aus dem Zusammenhang gerissen. Ich meine, klar haben die da irgendwelche, einige Leute da politische Intentionen dahinter, aber ich weiß nicht, irgendwie von der Stunde Video waren dann irgendwie so eine Viertelstunde lang so ein Rückblick, was im Zweiten Weltkrieg passiert ist. Also fand ich total aus dem Zusammenhang gerissen, aber okay, ist trotzdem äußerst sehenswert. Also fand ich ganz gut. Ja, Dokumentation, ne? Genau. Halt, finde ich gut. Dann, was sagst du zu Axel Schulz? Ich habe es vorhin bloß kurz gelesen online. Ha, Ich habe den Kampf gestern gesehen. ja, und wie war der Kampf? Erzähl mal. Also ich fand eigentlich, also mein Tipp, wir waren vorher zusammengesessen mit ein paar Leuten und mein Tipp war ja echt gewesen, dass Axel Schulz in der sechsten Runde gewinnt. Wieso sechste Runde? Pff, ist mir einfach so eingefallen. So nach dem Motto, wie viel kämpft? 12 Runden kämpfen die, oder? Ja, ich glaube, kann durchaus sein Schwergewicht, So ja. nach dem Motto, wir wollen ja, also erste Runde wäre halt ein bisschen blöd für RTL gewesen. Da hätten sie danach irgendwie eine Wiederholung von El Bandi zeigen müssen, aber dass er halt wenigstens ein bisschen. Ich meine, der hat sich doch bestimmt extra nicht unbedingt den besten Typen jetzt da. Aber doch, der Minto soll eigentlich ganz gut gewesen sein. Also der hat irgendwie so die. Die haben dann irgendwie vorher so Ausschnitte halt gezeigt von seinen vorherigen Kämpfen. Schönen guten Tag, Flugzeug. Und der Minto ist schon ein guter Boxer. Also der hat schon. Also der hat da einige Leute schön zusammengefaltet. Also sah ganz gut aus. Also den leichtesten Gegner hat er sich nicht ausgesucht, glaube ich. Also da hätte er leichtere haben können. Mich zum Beispiel. Also, aber ansonsten war der Kampf, also ja, also die ersten beiden Runden waren okay. Also sagen wir mal so, ja, Wer war eigentlich der gutes Ansager? War Mittelmaß. das wieder dieser Typ hier? Na, Michael Buffer, natürlich. Na, aber den haben sie auch wieder reaktiviert. Also ich glaube auch, sollte nicht Henry Maske auch demnächst wieder boxen? War da nicht auch irgendwas im Gespräch? Na, ist ja auch egal. Auf jeden Fall wurde dann ich glaube ab der dritten Runde hat Axel Schulz eigentlich im Prinzip keine Sonne mehr gesehen. Also er war dann, er ist ständig, also ich glaube in der fünften Runde oder so, ist er eh das erste Mal auf die Bretter gegangen. War gar nicht so hart der Schlag gewesen, glaube ich, aber ich glaube, Axel Schulz hat einfach mal unterschätzt, wie hart es sein kann, so 3 Minuten lang zu boxen. Also der hat dann wirklich dann zum Schluss, dann ist er nur noch mit dem Kopf nach unten, nach vorne gerannt. Und hat dann immer die Faust ins Gesicht gekriegt. Das sah sehr lustig aus. Also vor allem in den Zeitlupen. Und ja, und sechste Runde hat er sich dann irgendwie kurz weggedreht in der Ecke. Und hat dann der Trainer von Axel Schulz das Handtuch geworfen. Echt? Ja, Der ja. hat sogar das Handtuch Er hat das geworfen? Handtuch geworfen, ja. Oh. Und das finde ich halt schon sehr. Na, alte Männer sollten halt nicht boxen, glaube ich. Also von daher. Ich meine, wie alt ist denn Axel Schulz? Der ist 38. 38, so alt ist es immer 38. noch nicht, oder? Also für einen Nee. Boxer ist es schon alt. Naja, Foreman ist mit 40 nochmal Weltmeister geworden, ne? Glaube ich. Und ja, und ich glaube, für einen Boxer ist so 35, 36 eigentlich ein recht gutes Alter, um Weltmeister zu werden. Also, ja, so die Erfahrung und so. Und, aber ja, Axel Schulz, also das haben wir gestern auch diskutiert und die haben dann halt auch gesagt, so Axel Schulz ist eher so ein. Entschuldigung, Axel war, aber falls du das hier hörst, aber du bist ein Weichei. Du bist kein Boxer, echt nicht. Also, solltest du irgendwas anderes machen? Solltest du jetzt auch nicht zum K1 gehen oder sowas? Das ist, glaube ich, noch viel, viel schlechter. Was ist ein K1? Na, K1, na, dieser Vollkontakt-Kampfsport da, wo halt Boxen und Kickboxen und all möglicher Zeugs alles so gemischt wird. Also Ich da. meine, wie kann man denn Kickboxen und Boxen mischen? Das ist doch schon eine Mischung, oder? Naja, na nee, du darfst ja, bestimmte Sachen darfst du ja beim Kickboxen auch nicht machen. Und beim Boxen halt auch nicht. Also beim Boxen darfst du zum Beispiel nicht unter die Gürtellinie treten oder so halt, schlagen. Treten ja gar nicht, aber schlagen halt nicht. Und im Kickboxen darfst du auch bestimmte Sachen halt nicht machen. Und dieses K1 ist halt Das ist so, krasser. ja, das ist jetzt so der neue Hype im Sportfernsehen. Also, Ich dachte, Poker ist der neue na, das ist Hype. doch schon wieder out. Das geht ja schon gar nicht mehr. Also ich meine, spätestens seit bei eBay jetzt irgendwie so 25.000 Angebote für Poker-Sets und sowas angeboten werden, ist Pokern eigentlich im Prinzip auch schon wieder Massenereignis. Also von daher, ich glaube, Pokern ist nicht mehr so doll. Also wird zwar immer noch übertragen von DSF, aber ja. Also ich gucke es mir nicht mehr an. Ich habe es am Anfang geguckt, aber jetzt nicht mehr. Ist mir zu Aber es ist langweilig. spannend, Pokern. Es ist schon sehr spannend. Ich meine, man sieht ja, um das mal zu erklären für die Leute, die es nicht gesehen, noch nie gesehen haben, man sieht halt alle Karten von allen Spielern und weiß dann halt auch, wenn jemand blufft. Das kann ich mir schon interessant vorstellen, aber wie lang geht so ein Spiel? Da kommt ganz drauf an. Also es steigen ja immer dann so diese Einsätze von den jeweiligen Spielern am Tisch. Und das würde jetzt zu weit führen, wenn wir jetzt die ganze Regelkunde durchgehen vom Pokern, aber ich denke mal so, naja, vielleicht eine Dreiviertelstunde oder so. Also bis wirklich dann ein Sieger von dem Tisch feststeht. Also es geht dann schon recht flott. Und es ist auch sehr interessant. Also ich finde es auch sehr spannend. Also es gibt ja so ein paar Experten. Es gibt ja dann so Leute, dann weiß ich nicht, wirklich so 21-jährige Amerikaner, also die gerade erst anfangen dürfen zu pokern, weil vorher ist es ja verboten. Und die kommen dann einfach mal an den Tisch und spielen total unkonventionell und ja, und gewinnen dann halt auch, ne? Also so verschiedene Taktiken. Also der eine spielt halt aggressiv, also der macht halt ständig irgendwie, greift er halt an, macht hohe Einsätze und sowas und ja, Großteil davon ist halt ein Bluff, aber wenn dann halt die erfahrenen Leute halt dahinter steigen, dann wissen die auch, okay, alles klar, dann machen wir da mal mit, wenn wir ein gutes Blatt haben. Und die meisten Pokerspieler sind ja dann auch wirklich dann so Mathematiker und sowas. Also die haben da schon so mathematisches Hintergrundwissen und die schreiben halt auch Bücher. Also da sind, glaube ich, einige dabei. Ich glaube, einer ist irgendwie Professor für Mathematik und so. Und die wissen schon ganz genau, was sie machen, wie hoch sie gehen müssen und so und wie weit sie gehen können. Ich habe gelesen letztens, dass eine ganze Menge professionelle Schachspieler jetzt lieber Poker spielen, weil einfach die, also weil da mehr gewinnen kannst. Also weil die Gewinne höher sind auf den Zeitraum. Ja, das kann durchaus sein. Weil ich weiß nicht, als Schach, du musst wahrscheinlich irgendein schon bekannter Großmeister sein, um einfach da auch irgendwie Turniere spielen zu können, wo du was gewinnen kannst. Und bei Pokerturnieren, ich meine, es gibt ja wesentlich mehr Pokerturniere, die man spielen kann wahrscheinlich. Und wenn man da gut ist, kann man da, glaube ich. Eine Menge kannst du schon abgreifen, auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, wie es bei Schachspielern ist. Also mir kommt. Ich meine, es ist ja auch relativ taktisches Spiel so. Ja, natürlich. Und von daher. Naja. Ja, aber. Anderes Thema. Ich war Erzähl. gestern im KDW. Also eigentlich. Dekadent einkaufen. Nee, also wir haben ja jetzt eine Espressomaschine. Kaffee-Junkie. Aha. Und. Selbstgemahlener Kaffee muss ja schon sein. Und wir hatten halt vorher so eine Messermühle für 20 Euro oder so. Und der wird einfach nicht fein genug. Und da haben wir geguckt, so, ja, es muss ja doch schon eine ordentliche Kaffeemühle sein. Da haben wir geguckt irgendwie. Und du kannst ja Kaffeemühlen für 1000 Euro kaufen. Ohne Probleme. Also die Preise nach oben sind natürlich offen. So. Ist da schon die Tabakplantage mit dabei, oder? Wieso Tabakplantage? Naja, für 1000 Euro Eine Kaffee, du meinst eine eine Kaffeemühle? Kaffeeplantage? Eine Kaffee. Was habe ich gesagt? Eine Tabakplantage. Nein, dann meine ich Nee, natürlich natürlich nicht. eine Kaffeeplantage. Es gibt echt Leute, die kaufen das. Glaub schon. Also klar, sonst würden sie Produkte nicht anbieten. Nee, wir haben gestern eine italienische Kaffeemühle gekauft, so ist schon sehr schick so. Und ich muss sagen, so teuer fand, also es war nicht viel teurer als im Internet. Was hast du denn bezahlt? Also wir haben halt am Anfang überlegt, okay, guck mal bei Amazon, weil wir wollten halt eine von Gaggia haben, so eine italienische. Und die hat bei Amazon irgendwie 167 Euro gekostet. Okay. Und das Problem ist natürlich, wenn du die bestellst und so weiter, dann dauert es eine ganze Weile und dann hast du die erst, naja, eine Woche später oder so. Aber wir wollten sie halt sofort haben und haben halt überlegt, okay, maximal, also das Limit waren für die gleiche Maschine 190 Euro maximal. Und im KDW haben wir für die 175 bezahlt. Fand ich okay, haben wir gleich mitgenommen, war kein Problem. Was ich halt ein bisschen arm fand, irgendwie KDW, das super mega Kaufhaus, wir sind halt hin. Der Typ hatte halt keine Ahnung. Und dann meinte er so, ja, ich rufe mal jemand aus der Elektroabteilung, der kann Ihnen helfen, der kam dann. Und dann habe ich ihn so ein paar Sachen gefragt, aber das war halt so mediamarktmäßige Beratung. So von wegen, ja, ich habe zu Hause auch einen Fernseher und ja, hier kann man den einschalten, wo ich dann dachte, ach, ist ein Ding. Mann, ey, das war echt ein bisschen arm. So, der meinte dann so, ja, habe ich gefragt, so, wo kann man denn den Mahlgrad einstellen und so. Und dann hat er halt geguckt an dem Ding und hat gesagt, da. Und ich sagte, ja, dann hätte ich aber auch gerne noch ein paar Infos gehabt, so von wegen, was man denn für einen Mahlgrad einstellt und was halt für Espresso gut ist und was man empfehlen kann und so weiter. Aber der hatte auch keine Ahnung. Es war halt dann doch ein sehr albernes Verkaufsgespräch, weil wir wussten halt genau, was wir wollten. Wir wollten die haben und ich wollte halt einfach ein paar allgemeine Informationen zum Kaffeemahlen haben und was man für sozusagen für Mahlgrad einstellt und so weiter und so weiter. Aber wir haben mich dann doch abgebrochen und haben gesagt, okay, wir nehmen die jetzt einfach und gehen denn los. War halt irgendwie ein bisschen albern so. War ich ein bisschen enttäuscht, gebe ich halt zu. Ist ja schon fast wieder Stichwort Servicewüste Deutschland, wa? Also. Ja, also wir waren halt erst am Karstadt, am Hermannplatz. Und da hatten sie halt überhaupt keine Auswahl. Da hatten sie halt irgendwie zwei, so drei Messermühlen. Also um es mal zu erklären, Messermühlen sind halt einfach Mühlen, die man so kennt von zu Hause. Du kippst halt den Kaffee rein und hast halt drin so ein Messer und es dreht sich. So halt, was man auch für Gewürze nimmt und so weiter. Die sind relativ günstig. Fangen die an, kannst für 20 Mühle, für 20 Euro so eine Mühle kaufen. Aber das Problem ist halt, dass also das Messer dreht und zerschlägt dann sozusagen das Mahlgut. Das ist gut für Gewürze und so weiter, aber bei Kaffee hast du das Problem, dass der Kaffee nicht fein genug wird. Und bei Espresso sollte er halt schon relativ fein sein, weil dann der Kaffee natürlich eine größere Oberfläche hat und dann mehr von dem Kaffee abgeben kann, sozusagen, wenn das Wasser darüber geht. Und ein Problem von den Messermühlen ist halt auch, dass durch das Schlagen des Messers wird halt der Kaffee auch warm und röstet dann noch nach. Ach Gott. Ja, man kann es, glaube ich, sehr in die Wissenschaft gehen, aber die Espresso-Mühlen, die haben halt wie eine ganz normale Handmühle. Also es ist jetzt nicht so eine Riesenentwicklung, irgendwas Besonderes, sondern es ist halt wie so eine ganz normale Handmühle, die man auf dem Trödel kaufen kann. Das sind halt sozusagen na, wie ein Mühlstein und zwischen den Mühlsteinen werden halt die Kaffeebohnen zermahlen und unten kommt es raus. Und du kannst sozusagen den Abstand zwischen den Mühlsteinen einstellen und der sorgt halt dafür, also der sorgt halt dafür, Wie wie fein es ist. grob oder wie fein der Kaffee ist. Und irgendwie die Mühle hat 34 Mal gerade. Das ist halt ein bisschen übertrieben so. Wir haben dann vorne irgendwie mal rumprobiert. Wir hatten ja zum Glück genug Kaffee zur Hochzeit bekommen und haben dann halt irgendwie mal durchprobiert. Irgendwie der niedrigste Mahlgrad war halt wirklich, da war der so fein, da hat halt die Espressomaschine schafft es dann überhaupt nicht mehr, da durch das Pulver den Wasserdampf. Die Espressomaschine hat 15 Bar Druck und die hat es halt nicht geschafft, dadurch das Wasser durchzupressen. Und dann haben wir es halt immer ein bisschen gröber gemacht und so weiter, bis man dann ein schönes Ergebnis hat. Also das geht ja nun um die Crema, das ist sozusagen diese Creme, die entsteht dabei, die sollen ja gut sein. Und wenn der zu grob ist, dann fließt der Kaffee zu schnell durch und dann hast du halt irgendwie, ist er nicht so stark und hast halt keine ordentliche Crema. Und wenn es zu fein ist, dann kommt der Kaffee, also kommt zu wenig Kaffee durch und dann hast du halt auch keine Crema. Und dann muss man halt dann so ein paar Einstellungen machen. Oh Mann, ihr seid echt Kaffee-Junkies. Das ist ja unglaublich. Ey, ist total lecker. Also ich bin echt ein Fan davon. Ich trinke den jetzt auch immer ohne Milch, nur mit Zucker. Und es ist total lecker. Musst du mal vorbeikommen, Matze. Aber nicht wegen dem Kaffee, Nippi. Also, ich meine, da schwöre ich doch auf meinen Automatenkaffee auf Arbeit und meinen löslichen Kaffee aus dem Lidl. Schnell gemacht. Also ich finde Und auch halt irgendwie diese ganzen Senseo, also diese Kaffeepad-Zeug. ja. Oh nee, weiß ich nicht, finde ich nicht so toll. Es gibt ja, habe ich mir sagen lassen, diesen Nespresso von Jakobs, glaube ich. Die sollen relativ gut sein, aber die sind auch sehr teuer. Irgendwie, da kostet eine so eine Kapsel, kostet irgendwie 3 Euro oder so. Und da kriegst du halt eine Tasse raus. Das ist ein teurer Kaffee auf jeden Fall, ja. Und ich finde, es ist schon sehr teuer, wenn du, sagen wir mal, ich weiß nicht, was so eine Maschine kostet, 100 Euro, 150 Euro. Und wenn du das über ein Jahr rechnest, kann das schon sehr teuer werden. Also wir kaufen ja jetzt auch nicht den billigsten Kaffee. Wie bei Bakomi, bester Kaffee in Berlin, würde ich sagen. Bakomi. Da komm ich wo? Bakomi ist einmal an der Sophienstraße. Da in den Sophienhöfen, ein Stück weiter im Hinterhof, ist so ein Deli. Und die andere Rösterei von Bakomi, oder die Rösterei überhaupt von Bakomi, die ist in der Bergmannstraße an der Markthalle. Ah, Bergmann-Kiez. Gegenüber von der Pagode. Da gibt es auch so Bagels und so ein Zeug. Und der Kaffee kostet irgendwie 10 Euro, 500 Gramm. Also 10, ein bisschen mehr. Das ist der gut gerö also extra stark gerösteter kolumbianischer Espresso. Und 500 Gramm ist halt doch schon eine ganze Menge. Und wenn man das mal hochrechnet, bei Nespresso, ich weiß nicht, wie viel Gramm man pro Tasse braucht, aber da liegt der Preis meiner Meinung nach deutlich höher. Ich meine, es ist natürlich wesentlich einfacher, da so eine Kapsel reinzulegen und Knöpfchen zu drücken und dann kommt der Kaffee raus, aber irgendwie finde ich das nicht so lecker. Ich habe übrigens letztens gehört, dass, also hat mir mein türkischer Arbeitskollege gesagt, dass der Kaffee an sich aus dem Jemen kommt. Also er meinte, der Kaffee, der aus Brasilien heutzutage kommt, soll, laut Aussage von ihm, eigentlich aus dem Jemen kommen. Aber irgendein cleverer Brasilianer hat da irgendwie so eine Kaffeepflanze mal mitgenommen nach Brasilien und hat die da angepflanzt. Und seitdem kommt der Kaffee aus Brasilien. Nur mal so nebenbei. Also ich weiß nicht, ob die Sache stimmt. Wenn irgendjemand Ahnung hat davon, bitte mal eine kurze Mail und ob das auch wirklich stimmt, weil dann kann ich nämlich meinen Arbeitskollegen entweder sagen, dass er da nicht richtig liegt oder ihn zu einem Kaffee einladen, würde ich sagen. Ja, aber sonst noch was, Nipi? Nö. War noch was? Haben wir schon irgendwelche Response auf unseren ersten Podcast? Du bist ja unser Admin. Nö, da Nicht? kam nichts. Kam nichts. Na gut, dann aber wir machen trotzdem weiter, würde ich Ja, sagen. dann würde ich mal sagen, dann beenden wir die Sache hiermit und hören uns nächste Woche wieder. Auf jeden Fall. Bis dann. Tschüssi.